Man schrieb das Jahr 1967 oder 68, also in dem Dreh muss es gewesen sein, da machten sich in Berlin zwei junge Heißsporne auf, die Welt aus den Angeln zu heben. Der eine war groß und hager von Gestalt, sie nannten ihn den langen Hannes. Der andere war eher schmächtig, sie nannten ihn den kleinen Reinhard. Und beide loderten und brannten, in ihnen war ein Feuer. Das ist immer noch da, das kann ich bestätigen. Und schlimmer, das ist richtig jetzt. Und an Gütern hatten beide nicht viel. Sie hatten jeder eine Gitarre und halt doch, der eine hat einen uralten VW Käfer und der andere hatte die Landkarte. Und damit machten sie sich auf, den Olymp der Liedermacherei zu erklimmen. Und wie alles, es gibt natürlich auch so eine Erinnerung, ein Lied. Mit 60 auf der Kriegsspur, die Lastwagen im Genick, als Zeit und Wege keine Rolle spielten. Ein altes Auto, das nur noch mein Glaube und ein Trick, die Liebe und der Rost zusammenhielten. So hab ich manchen Tag auf mancher Straße zugebracht, unendlich reich an Hoffnungen und Träumen. Im Rücksitz die Gitarre war meine einzige Fracht. Meine einzige Angst war etwas zu versäumen. Da waren freundliche Gesichter und es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen. Und mir und meinen Liedern ein Quartier. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Beifall abends gab mir Kraft, am Morgen loszugehen, zu neuen Studios, neuen Plattenbossen. Er half mir in den Vorzimmern auch dennoch stolz zu stehen, wenn alle Türen sich vor mir verschlossen. Er ließ mich die Enttäuschung, das Vertrösten jedes Mal, die Sprüche und die Ausflüchte verwinden. Ich würde abends einen Winzchen, aber einen vollen Saal. Offene Ohren und ein Zuhause finden. Und da waren freundliche Gesichter und es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen. Mir und meinen Liedern ein Quartier, als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Nun, heute weht ein sanfter Wind mir Wärme ins Gesicht und vieles hat sich mit dem Blatt gewendet. Aber Flitter und Glitzerkram trüben den Blick mir nicht. Scheinwerfer haben mich nicht geblendet. Es tut nur gut, nicht länger im kalten Regen zu stehen. Ich bin dankbar dafür, doch unterdessen habe ich es nicht verlernt, durch all das Licht hindurch zu sehen. Ich habe euch keinen Augenblick vergessen. All die freundlichen Gesichter, es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut, ihn zu gehen. Und mir und meinen Liedern ein Quartier, als keiner mich glaubte, außer ihnen und mir. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir.